Mein Lieber, hallo, schön, dass du da bist. Danke, dass du Zeit für uns hast. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt, mich zu befragen. Magst du erstmal ganz kurz sagen, wer du bist? Vielleicht gibt es ja Menschen da draußen, die dich noch nicht kennen. Das kann ich mir zwar kaum vorstellen, aber. Ah, ich bin überzeugt davon. So berühmt bin ich ja nun nicht. Ich werkel ja auch gerne mal so ein bisschen hinter den Kulissen. Mein Name ist André Wiesler. Ich betreue für Ulysses Spiele die verschiedenen Crowdfundings, das kann man ja mittlerweile sagen, die wir an den Start bringen. Und freue mich heute mit dir vielleicht über ein paar dieser Crowdfundings ganz speziell, aber über Tenebrae Noctis natürlich zu sprechen, wo gerade ganz viel passiert. Natürlich. Generell sprechen wir heute hauptsächlich über Vampire, also Vampire die Maskerade oder Vampire die Maskerade auf Deutsch. Vielleicht gibt es ja auch irgendjemanden da draußen, der das noch nicht kennt und jetzt irgendwie zufällig zu uns gestolpert ist. Kann ich dir jetzt mal die undankbare Aufgabe an die Backe drücken, das ganz kurz in 5 Sätzen zu erklären, was ist Vampire die Maskerade? Das tue ich sehr gerne, aber ich würde es tatsächlich an der Stelle schon aufweiten wollen auf die gesamte Welt der Dunkelheit. Sehr gerne, bitte. Bei Tenebrae Noctis, dem Event, das wir gerade vorbereiten, das nennt sich ja bewusst ein Welt der Dunkelheit-Event und nicht nur ein Vampire-Event. Deswegen fange ich vielleicht mal mit dem Größeren an und wir können ja dann gleich ein bisschen ins Kleinere abgleiten. Ich zähl mal mit, ob du es in 5 Sätzen schaffst. Nein, Quatsch. Ich kann ja anfangen, so Thomas Mann-Sätze zu machen mit 400 Komma. Semikolon. Ja, die muss ich noch lernen mitzusprechen, aber klar, ich versuch's mal. Also, die Welt der Dunkelheit ist im Wesentlichen ein Abbild unserer Welt, aber mit all den schrecklichen Monstern, die wir uns hoffentlich bei uns nur vorstellen. Es gibt Werwölfe, Vampire, Geister, es gibt Magier, es gibt Mumien, es gibt ganz, ganz viele bösartige Kreaturen, die darüber hinaus noch durch die Welt der Dunkelheit kriechen, springen, torkeln oder sich ziehen. Und die große Besonderheit bei der Welt der Dunkelheit ist, wir sind eben solche Monster. Wir spielen also Vampire, Werwölfe, Geister. Gut, die Magier sind jetzt nicht wirklich Monster per se, aber eben auch übernatürliche Wesen. Und der große Spaß, der aus der Welt der Dunkelheit erwächst, ist eben nicht nur, dass man da Leute mit irgendwelchen dunklen Kräften spielen kann, das gehört sicherlich auch dazu, vor allen Dingen aber ist es die Konfrontation mit der Dunkelheit unserer eigenen Seele, die wir da spielerisch erfahren können. Das hast du jetzt total schön gesagt. Finde ich eine ganz tolle Beschreibung. Vielleicht sollte man noch ergänzen, also natürlich kann man auch Menschen in der Welt der Dunkelheit spielen, die werden dann nur meistens recht schnell zu irgendeinem Monster. Also Vampire werden gebissen und Oder man spielt Hunter. Die habe ich fast vergessen. ganz genau. Also man kann Jäger, da spielen eben normale oder mehr oder weniger normale Menschen, die sich auf die Jagd nach eben diesen bösen, dunklen Kreaturen machen. Die Betonung liegt ja auch auf böse und dunkel. Also das ist deutlich düsterer als diese Twilight-Schnulzen. Und glitzern tut auch keiner. Und wenn jemand ein Mädchen stalkt, dann wird meistens recht schnell danach gestorben. Ich kann gar nicht fassen, dass du gerade Twilight im Zusammenhang mit der Welt der Dunkelheit erwähnt hast. Ich bin schwer schockiert. Ich bin mir nicht sicher, wo wir einige unserer Hörer abholen müssen. Nein, Quatsch. Ich glaube schon, dass man da einfach einen ganz dollen Unterschied ziehen muss. Also das, was wir in den letzten 10 Jahren ja unter dieser Twilight-Seuche erdulden mussten, das ist nicht die Welt der Dunkelheiten, um das mal ganz klar zu sagen. Zumindest nicht in Reinkultur. Also der größte Unterschied ist, die Vampire können natürlich nicht bei Tag raus und sie glitzern auch nicht. Aber wer nun unbedingt Lust daran hat, eine ausgewachsene Schnulze zu spielen, muss sich dafür wahrscheinlich nur die richtige Gruppe zusammensuchen. Also das System unterstützt es durchaus. Wir haben ja sowas wie Toreador, den künstlerischen Vampir-Clan und ich denke, da kommt, je nachdem, wie man die spielt, können die schon relativ nah an Twilight rankommen. Machbar ist es zumindest, wie beim Rollenspiel. Ihr könnt machen, was ihr wollt, solange ihr Spaß dran habt. Gut, sehr schön erklärt. Ich war gestern in unserem heimischen Comicladen hier, bei uns in Kleve, der sich mit Stolz gebrüstet hat, die V20 im Schrank zu haben, inklusive aller Nebenprodukte. Und das hat mich sehr gefreut. Ja, wir haben am Mittwoch verschickt. Das heißt, ab Donnerstag, eben gestern, wo du es dann direkt entdeckt hast, müssten eigentlich alle Läden in Deutschland, die sie haben wollen, jetzt auch die V20 verkaufen können. Ganz genau. Und da war auch schon recht viel Interesse. Also erstmal Glückwunsch dazu. Dankeschön. Es war ja ein etwas steiniger Weg bis dahin, aber ich bin sehr froh, dass es jetzt auch die Leute, die beim Crowdfunding nicht von erster Stunde an dabei sein konnten, jetzt in der Hand halten können. Ja, da hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen auf der RPC. Ich fand, das Buch ist sehr schön geworden. Also ich hatte es in der Hand, ich habe es durchgeblättert, ich habe mich sehr gefreut. Es ist wahnsinnig schwer, was mich auch sehr gefreut hat. Worauf bist du am meisten stolz bei der ganzen Sache? Wir können jetzt auch mal, da steht jetzt was in den Läden, wir können jetzt auch einfach mal den Stolz raushängen lassen. Worauf ich am meisten stolz bin dabei, das ist eine spannende Frage. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass ja das ein oder andere Crowdfunding darauf schon gefolgt ist und dass jetzt mit dem Tenaway Noctis ein Großevent und vor meiner Brust steht, ich hebe mir das Freuen und das Stolzsein, glaube ich, tatsächlich ein bisschen für meine Weihnachtsferien auf. Also im Moment haben wir einen sehr schnellen Weg, was die Crowdfundings und auch was die neuen Ideen angeht, eingeschlagen. Das ist spannend, weil viel passiert und das ist, glaube ich, auch spannend für die Fans da draußen. Aber es fehlt tatsächlich ein bisschen die Zeit zum Reminiszieren und ich denke, das wird rund um die besinnliche Weihnachtszeit mich dann einholen, sowohl alles, was nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht habe, aber auch die vielen, vielen Dinge, die gelaufen sind, wie ich sie mir gewünscht habe. Und darüber, wo ich mich tatsächlich am meisten freue, wo ich auch ein bisschen stolz drauf bin, ist die tolle Unterstützung der Community, die wir bekommen haben in dem Zusammenhang. Und ich hoffe natürlich, dass gerade die Vampire-Community jetzt ins Unendliche wieder wächst und wir ganz, ganz viele neue Vampire und demnächst irgendwann dann auch neue Werwölfe ranzüchten können in Deutschland. Weil Werwölfe als System dir im Herzen liegt, wie ich weiß. Sehr schön. Ich habe letztens mit Mahiri von Orkenspalter, einer guten Freundin von uns, übers Übersetzen an sich gesprochen. Die sitzt ja gerade an Numenera. Habt ihr irgendwas aus dem Übersetzungsprozess der V20 gelernt? Jetzt muss man ganz kurz dazu schieben, das haben wir nämlich nicht erklärt. Die V20 ist die Jubiläumsausgabe von Vampire the Masquerade, also einem der großen Rollenspiele, die in der Welt der Dunkelheit spielen. Genau. Aus dem Übersetzungsprozess haben wir vor allen Dingen gelernt, dass das ein unfassbarer Brocken ist und dass man auch 528 Seiten so sorgfältig wie man möchte durcharbeiten kann. Es werden trotzdem immer noch kleinere Malheurs passieren. Aber ich finde dafür, dass das ein Textumfang ist, der 4 bis 5 Romane deutlich überschreitet, ist da eigentlich alles großartig gelaufen. Also vielen Dank an dieser Stelle und Lob an Feder und Schwert. In der Tat. Also ich habe beim Durchblättern auch keinen Fehler gefunden. Wenn ihr welche entdeckt habt, wird es dann ein Update fürs PDF geben? Wir haben ja ein erstes kleines Update schon gemacht. Wir haben auch bei der Auslieferung an die Unterstützer eine zum Glück nur 7 oder 8-zeilige Errata beigelegt direkt, damit die Leute, die das Buch in der Hand haben, dann auch wirklich, wirklich schon alle gefundenen Fehler dabei haben. Wenn wir noch weitere Fehler finden, toi, toi, toi, das nicht, aber wenn euch noch was auffällt beim Durchgucken, wie gesagt, es ist eine immense Textmenge gewesen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es uns in das Forum schreibt. Ich habe dafür einen Thread aufgemacht, einen Errata-Thread für im Moment jetzt erstmal das Grundregelwerk. Für die anderen Bänder sind mir noch keine Fehler gemeldet worden. Und da alles, was da reinkommt, werden wir in regelmäßigen Abständen immer mal wieder ins PDF einpflegen, wobei regelmäßig natürlich davon abhängt, wie viel da gefunden wird. Wir machen jetzt nicht für jede 2 Fehler, die nicht wirklich eine tiefgreifende Regelmechanismus unverständlich machen, werden wir nicht das PDF neu aufmachen und hochladen. Das ist allein von der Datenmenge schon ein ziemlicher Brocken. Das dauert eine Weile. Nee, ist klar. Ihr könnt natürlich auch grundsätzlich, wenn ihr das V20 in den Händen haltet, hier unten bei uns einen Kommentar hinterlassen, wie es euch gefallen hat. Und natürlich drüben im Forum bei Ulysses. Schön, lass uns über das reden, worüber wir eigentlich heute reden wollen. Nämlich, das hast du gerade schon gesagt, Tenebre Noctis oder die Dunkelheit der Nacht, wie ich als alter Lateiner einfach mal übersetze. Du sprichst das viel schöner aus als ich. Ich bin mir sicher, ich spreche es falsch aus, obwohl ich es gelernt habe. Nein. Also mir wurde gesagt, Tenebre Noctis hieße die Schatten in der Nacht. Ja, oder die Dunkelheit der Nacht. Das geht beides, glaube ich, aus Übersetzung durch. Latein ist ja immer ein bisschen freier. Das Ganze ist ein Event, was am 12.12. stattfindet. Also jetzt direkt vor der Tür steht, sozusagen. Das ist richtig, ja. Ich merke auch so ein bisschen die Anspannung schon bei dir. Nein, das ist ich will nicht sagen, dass es Anspannung ist, in dem Sinne, dass ich von dem Event jetzt in Anspannung versetzt werde. Aber es ist natürlich, wie du dir denken kannst, war das in den letzten gut 10 Tagen einiges an Arbeit, das Event so kurzfristig auf die Beine zu stellen. Und natürlich werden wir auch zu Recht gefragt, warum denn so bald, warum denn schon in knapp mittlerweile 3 Wochen. Die Antwort ist einfach, jetzt passieren die spannenden Dinge, die die Zukunft der Welt der Dunkelheit definieren. Und wir waren uns einfach alle sehr einig, also wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich alle bei Ulysses, aber eben auch die Daunet de Vere, die Chefin der Biblioteca Oscura, das ist Spanisch, das liegt mir nicht ganz so flüssig auf den Lippen, also der Biblioteca Oscura, wir haben halt zusammen entschieden, okay, wenn wir Europa eine Chance geben wollen, zu zeigen, wir sind da, wir sind eine riesige Gemeinschaft und bitte, bitte hört euch an, was wir uns von der kommenden Welt der Dunkelheit wünschen. Da müssen wir White Wolf als Unterfirma jetzt von Paradox einfach möglichst schnell in die Finger bekommen und wollten eben auch allen europäischen Fans die Chancen geben, ihnen ihre Welt der Dunkelheit darzustellen, was sie für Wünsche haben für die Zukunft, was sie für Ängste haben auch, natürlich. Ich meine, das Ding ist ein ganz, ganz großer Teil von dem Leben von uns allen und von ganz vielen Fans. Und da darf man auch schon mal Angst haben, was daraus wird. Auf jeden Fall, als Plattform hervorragend. Und gerade über Paradox müssen wir auf jeden Fall noch nachher sprechen. Aber vielleicht reden wir erstmal über das Event an sich. Stellen wir das doch einfach mal vor, was das ist. Das, Also mit wir meine ich du. ja, gerne. Das Tenebrae Noctis ist, wie du schon sagst, ein Event, das am 12.12. stattfindet in der Kommandeursburg in Kerpen. Und das Thema ist die Welt der Dunkelheit in ihrer Gesamtheit. Also die Vergangenheit der Welt der Dunkelheit, die aktuelle Welt der Dunkelheit, aber eben auch die eine Welt der Dunkelheit, die White Wolf-Paradox auf ihrer Homepage schon ankündigen. Und der Tag und natürlich bis weit in die Nacht sollen sich vorrangig, nein, falsch, sollen sich ausschließlich um die Welt der Dunkelheit kümmern. Das Also im bedeutet, Endeffekt eine World of Darkness Con. ich würde es tatsächlich, deswegen vermeide ich den Begriff Con, ich würde es tatsächlich eher als Event umschreiben, weil in Deutschland der Begriff Con eben doch gerade im Zusammenhang mit dem Rollenspiel sehr stark auf die Stadthallenveranstaltungen oder die Wohnheim- oder Schulheimveranstaltungen fokussiert ist, zu denen halt ein paar hundert Leute kommen und ganz viele Leute alles machen, was sie gerne möchten. Uns war wichtig, das gleich mit einem Event ein bisschen davon abzugrenzen. Wir sehen uns da eher so ein bisschen in der Tradition der großen amerikanischen World of Darkness Events. Und dementsprechend haben wir eben auch eine andere Kulisse gewählt und haben wir auch einen anderen Aufbau gewählt. Aber es gibt ja durchaus sowohl Workshops als auch Pen-Paper-Runden als auch ein Lab am Abend. Also das ist so das Programm, wie ich gelesen habe. Genau, ja, natürlich. Es gibt natürlich Überschneidungen mit einer Con, auch mit der klassischen Con. Und im Wesentlichen könnte man auch sagen, wenn man Con eben nicht als der Rollenspiel-Con in der Stadthalle, sondern als Convention im klassischen Sinne sieht, dann ist es natürlich irgendwo auch ein Con. Mir war nur wichtig, dass die Leute nicht sehen. Ich meine, wir können das offen aussprechen. Die Tenebrae Noctis hat Eintrittspreise, die man für eine Con einfach nicht nehmen könnte. Punkt. Also wenn mir jemand sagen würde, okay, ich habe hier eine Con, eine normale Rollenspiel-Con, wie du sie kennst, und dafür möchte ich gerne 100 Euro von dir, würde ich den auch sehr komisch angucken. Ich weiß nicht, ob Vampire-Spieler nicht gewohnt sind, einfach für ihr Hobby ein bisschen mehr in die Tasche zu langen als der typische Hobbyist in der Stadthalle. Aber das ist eine andere Frage. Was bietet ihr denn überhaupt generell den kommenden 400 Euro dann noch zusätzlich als Mehrwert? Das ist auch wieder so eine total doofe, blöde Kapitalistenfrage, fällt mir gerade auf. Lass Die uns die einfach lassen. Ja, Mehrwertfrage. genau. Lass uns die einfach lassen. Ich kann die gerne beantworten und du kannst dir nachher überlegen, ob du es drin lassen möchtest oder rausnehmen, weil es natürlich eine Frage ist, die die Leute auch stellen. Ich kann es ja ein Schneiden bisschen wir allgemeiner nicht. formulieren, was wir alles anbieten und du kannst dir überlegen, ob du es dann als Antwort darauf nehmen möchtest. Hier wird nicht geschnitten, aber hau mal raus. Hier wird nicht geschnitten, gut. Ja, macht ja auch nichts. Also, wie gesagt, ich denke, das ist schon eine durchaus legitime Frage, was wir an Mehrwert bieten, weil wir wollen ja nun mal auch mehr Geld von den Leuten als bei einer 10 oder 15 Euro Con-Karte. Wir haben das Ganze auf im Wesentlichen 4 Säulen gestellt. Die erste Säule sind natürlich die Stargäste und die Panels, die wir anbieten. Wir haben ziemlich große Namen bekommen, worüber ich sehr froh bin. Und das hat mir von vornherein auch gezeigt, dass die Struktur und der Aufbau des Events, wie wir ihn jetzt geplant haben, sich auch vor internationalen Veranstaltungen nicht schämen muss. Wir haben nämlich, fangen wir von oben nach unten an, wir haben Mark Reinhagen da. Genau, Mark Reinhagen. Genau, der, glaube ich, für jeden, der die alte Welt der Dunkelheit kennt, einfach als Erfinder, als ursprünglicher Gedankenvater des Ganzen. Also ich habe in meiner Jugend, als wir das gespielt haben, war der Mann Gott für mich und ich hätte einen Arm und ein Bein gegeben, um ihn persönlich kennenzulernen. Mittlerweile sind die Gefühle ein bisschen weniger obrigkeitshörig, würde ich sagen, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, einen Ast, den Mann kennenzulernen. Kurze Erklärung, Mark Reinhagen ist der Erfinder von Vampire the Masquerade, also dem ursprünglichen Anfangsspiel, auf das die Welt der Dunkelheit sich aufgebaut hat, und er hat die Finger in so, glaube ich, ziemlich jedem alten Welt der Dunkelheit Regelwerk bis Werewolf Mage tief mit drin gehabt. Ja, das kannst du auf jeden Fall sagen. Also wenn Mark Reinhagen sich nicht die Spiele ausgedacht hätte, die er sich ausgedacht hat, wird es die ganze Welt der Dunkelheit nicht geben. Genau. Wir haben Justin Achilli da, der sehr, sehr viel für Unix Pass und auch vorher schon bei anderen Produkten geschrieben hat. Er arbeitet zum Beispiel gerade an einem Vampire-Kartenspiel oder Gesellschaftsspiel, muss man sagen. Es ist nicht ausschließlich ein Kartenspiel namens The Princess Gambit, von dem er auch Demo-Runden geben wird bei uns auf der Tenebrae Noctis. Ist das so eine Art Eternal Struggle 2? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß bisher nur sehr wenig über The Princess Gambit, weil, glaube ich, jeder, der es noch nicht Demo gespielt hat, auch sehr wenig darüber weiß. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Es geht nämlich dabei nicht zwingend darum, Karten zu kloppen, sondern, wie ich das aus den Vorankündigungen verstanden habe, geht es dabei darum, miteinander zu verhandeln und dabei eben auch sich zu entscheiden, will ich Intrigen schmieden, will ich keine Intrigen schmieden. Gehen wir beide auf den Deal ein oder betrüge ich dich und dann kriege ich was, aber du kriegst nichts. Also so ungefähr habe ich das verstanden. Ich kann dir nach der Veranstaltung auf jeden Fall mehr darüber erzählen, aber ich habe es auch selber noch nicht gespielt. Gerne. Ja, wird auch da sein auf jeden Fall. Und ihr habt wird auch da sein, ja. Genau. Wir haben Shane DeFrest, der zum Beispiel die Grand Masquerades organisiert hat. Ein Co-Founder von Night Studios. Wir haben Jason Carl, der für Wizards of the Coast und White Wolf gearbeitet hat, der jetzt auch bei Night Studios als Co-Founder gegründet hat. Das sind die Leute, die das Vampire LARP-Regelwerk aufgeben. Die sind ganz schwer für das LARP da, genau. Wir haben Martin Erickson, der jetzt bei dem neuen White Wolf der führende Story-Entwickler ist. Also der Mann entscheidet, was in Zukunft in der Welt der Dunkelheit passiert. Und wir sind natürlich super froh, dass der da ist. Und noch dazu, dass wir ihn dazu gekriegt haben, oder das wäre jetzt übertrieben, aber wir freuen uns, dass er von sich aus auch bereit war, gleich zwei Panels, eins am Vormittag und eins am Nachmittag zu machen, wo er zusammen mit Tobias Jürgen, der Chef von dem neuen White Wolf und damit der Hauptentscheider, was alle Strategien angeht. Die beiden geben zusammen gleich zweimal ein Panel und hören sich dabei natürlich auch die Fragen und die Meinungsäußerungen der Fans an. Und wir haben ein separates Panel dafür vorgesehen, dass wir genau darüber sprechen. Da sitzen also dann die ganzen Leute, die in Zukunft irgendwas zu entscheiden haben und hören sich an, was die deutschen und die europäischen Fans gerne von der Welt der Dunkelheit wollen. Also ich hoffe, ihr habt einen großen Raum dafür, weil da dürfte wahrscheinlich jeder da sein, der auf dem Event ist. Wir haben dafür die Lichterhalle vorgesehen für die Panels. Alles und da klar. Passen alle rein, die an diesem Event überhaupt teilnehmen können, wenn alle Karten verkauft sind. Klar, das muss jeder sehen. Also wer da hinkommt und sich das nicht anguckt, also ich wollte schon sagen, ist wahrscheinlich schon ins Koma gefallen vor Begeisterung. Und ihr habt, oh je, ich spreche das jetzt garantiert total falsch aus, Daune de Vir. So würde ich es auch aussprechen, ja. So nennt es sich auch. Ganz vorsichtig, also sorry, falls ich das jetzt ausspreche, flamet mich in den Kommentaren. Magst du ganz kurz erklären, wer das ist? Daune de Vir ist den V20 Inhabern, die das Buch haben, sicherlich auf einigen Bildern bekannt. Der hat nämlich einige der Porträts darin sind nach ihrem Vorbild gestaltet und sie ist eben die Chefin bei Bibliotheca Oscura und ist jetzt gerade, glaube ich, dabei, Mage vorzubereiten, hat schon Werewolf und Vampire in Spanien rausgebracht und hat unter anderem im letzten Jahr ein LARP dort, ein LARP-Event veranstaltet, bei dem, lass mich nicht lügen, ich glaube, knapp über 1000 Personen waren. Ja, in Spanien scheint das irgendwie auch noch mächtig groß zu sein. Außerdem sind die schneller als wir, das ärgert mich. Nein, Das ist ärgert mich richtig, nicht ja. wirklich. Die waren ein bisschen schneller als wir, was die Lizenzen angeht, ja. Nein, es ärgert mich nicht wirklich. Ich freue mich einfach, dass es da so leidenschaftliche Fans gibt. Ach, und sie ist auch noch eine Executive Producerin von Judas Goat, der Serie, die sehr, sehr stark, also eine Webserie, die sehr, sehr stark an Vampire angelehnt ist. Wir verlinken das alles unten in den Kommentaren. Einfach draufklicken und suchen. Gut. Der italienische Lizenznehmer ist auch da, Roberto Petrillo von Raven Distribution. Also Und ist es quasi ein europäischer Welt der Dunkelheit-Gipfel. so könnte man es nennen, ja. Das war zumindest das, was wir erreichen wollten. Sehr schön. Gut. Lass uns noch mal ganz kurz. Also das ist ja schon mal großartig von Also den damit haben wir, Stargästen her. genau, damit haben wir quasi die Schiene Stargäste und Panels so ein bisschen angeklingelt. Wir werden ein multiparalleles Abenteuer versuchen auf die Beine zu stellen. Also ein Abenteuer, wo man verschiedene Welt der Dunkelheit-Runden gleichzeitig spielen lässt, aber praktisch vor dem gleichen Hintergrund und dem gleichen Abenteuer. Das heißt, das, was die Vampire-Runde macht, kann das beeinflussen, was die Werewolf-Runde erlebt und umgekehrt. Und wenn dann noch Mages mitspielen, da müssen wir mal schauen, wie groß das Interesse daran ist und schlussendlich eben auch schauen, dass wir noch ein paar Spieler da vielleicht dazu holen, um mehr Leute damit bespaßen zu können. Aber so ein bisschen nach dem Vorbild der das Schwarze Auge multiparallelen Abenteuer wird das bestimmt ein Riesenspaß mit noch mehr Bandbreite. Ach du liebe Zeit, das klingt total spannend. Habt ihr schon mal gemacht, sowas? Wir haben schon mal ein paar gemacht, aber nicht für die Welt der Dunkelheit. Also ich habe das im Privaten mal gemacht mit drei Runden. Da haben wir eine Vampire, eine Sabbat und eine Werwolf-Runde aufeinander gehetzt. Und es ist überraschenderweise nicht in ein riesiges Gemetzel gemündet, sondern tatsächlich eher so eine Stunde Rollenspiel auf Eierschalen. Wenn jemand eine Nadel hätte fallen lassen, wäre das genug Provokation gewesen, dass alle sich an die Kehle gehen. Aber sie haben es tatsächlich einigermaßen diplomatisch gelöst schlussendlich und das größere Übel abgewendet. Aber nein, offiziell auf irgendwelchen Cons oder in letzter Zeit habe ich sowas lange nicht mehr gemacht, deswegen freue ich mich da immens drauf, das zusammen mit Thomas Echelmeier, unserem Mann fürs Demo-Team und solche spannenden Geschichten zusammen vorzubereiten und dann mit ganz vielen engagierten Rollenspielleitern, Erzählern, wie wir sie bei der Welt der Dunkelheit nennen, umzusetzen. Hört sich mega gut an. Lass uns kurz über die Location reden. Also die Kommandeursburg selber kenne ich nicht, aber sieht auf jeden Fall nach den ersten Bildern nach einer soliden, auch LARP-tauglichen Location aus. Also die Kommandeursburg ist ein hübsches Stück Location, das ist richtig. Wir haben verschiedene Räume, sodass man sich ein bisschen aufteilen kann. Wir haben genug Platz, um all das unterzubringen, was wir gerne haben möchten und müssen dafür aber dann schon bei der Besucherzahl, die wir erwarten, tatsächlich die komplette Burg in Beschlag nehmen. Das ist aber auch, glaube ich, gar nicht schlecht, weil man dann einfach unter seinesgleichen ist und auch sich nicht überlegen muss, wie gucken denn die Leute auf der Einkaufsstraße, wenn ich da mit meinem Vampire-Kostüm durchlaufe. Wir haben auch dafür gesorgt, dass niemand irgendwas da mit hinschleppen muss an Essen oder Trinken. Das heißt, jeder wird versorgt werden. Und für die Klamotten haben wir eine bemannte Garderobe, sodass auch da man nicht den ganzen Tag sein LARP-Kostüm mit sich rumschleppen muss. Also die Kommandeursburg ist eine wirklich schicke Location, die, wenn wir sie dann noch World of Darkness tauglich geschmückt haben, glaube ich, so richtig fett was hermacht. Jetzt hast du schon gesagt, Kostüm. Es wurde ja gebeten, sozusagen, dass man in LARP-Klamotte erscheint. Das ist jetzt bei Vampire nicht so schwierig. Theoretisch reicht ein schwarzer Anzug. Aber das dürfte sich auch schon ganz hübsch aussehen, wenn da jeder im Vampir-Stil umherläuft. Wie gesagt, Welt der Dunkelheit Event, nicht nur Vampire. Also das ist Ja. mir ganz wichtig, dass wir das nicht nur auf Vampire beschränken. Und natürlich muss nicht jeder tagsüber schon in seinem LARP-Kostüm rumlaufen. Das LARP beginnt ja abends um 22 Uhr, nachdem die anderen Programmpunkte abgeschlossen sind. Und ab da wird sicherlich jeder, der mitspielt, auch in der einen oder anderen Weise sich in ein Kostüm gehüllt haben, vermute ich. Aber es ist weder Pflicht noch muss man am Tag schon irgendwie World of Darkness mäßig da unterwegs sein. Wenn ich die World of Darkness Community richtig einschätze in Deutschland, werden sich das einige aber nicht nehmen lassen am Tag. Gut, Wir haben noch die Workshops, auf die können wir vielleicht noch ja, kurz bitte. eingehen. Wir haben uns halt bemüht, Workshops zu schaffen, die man nicht auf jeder Con bekommt. Und dazu gehören halt unter anderem so Sachen wie, wir arbeiten gerade noch dran, einen Maskenbildner zu bekommen. Das ist noch nicht ganz raus, ob der Zeit hat zu dem Zeitpunkt, aber wenn der kommt, wird er halt diverse spannende Dinge vorführen, wie man sich unter anderem für ein LARP oder eben vielleicht sogar an einem normalen Spielabend ein bisschen hübsch machen kann. Und wir haben vor, jemanden mit Schauspielerfahrung ranzuholen, der für die Pen-and-Paper-Runden und die LARP-Runden so ein bisschen Einblick bietet, wie kann ich denn Emotionen spielen. Wir haben einen großen NSC-Workshop vorbereitet, wo auf die speziellen Schwierigkeiten von größeren Nichtspielergruppen oder spezifischen Nichtspielergruppen eingegangen wird. Also wir haben ein paar Workshops, die, glaube ich, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal darstellen. Also mein persönlicher Favorite ist ja immer noch die Geschichte der Welt der Dunkelheit mit Mark Rainhagen und auch Anekdoten von ihm. Also ich glaube, das als Workshop zu toppen wird auch schwer. Das ist ein Panel tatsächlich. Ein Wir Panel, genau. unterscheiden ja zwischen Ja, einem Panel, genau, ein was so Panel. vorrangig Frontalbespaßung ist, und den Workshops, wo natürlich das Publikum dann auch mitarbeiten soll. Das heißt, das Work kommt ja irgendwo her, das Arbeiten. Gut, dann halt als Panel mit Zwischenfragen im Zweifelsfall. Gut, das sind die Workshops, die ihr habt. Verpflegungsmäßig, wie sieht's da aus? Wie gesagt, wir sorgen dafür, dass jeder satt wird vor Ort. Wir werden ab der Mittagszeit bis abends wahrscheinlich Stände draußen haben. Wenn wir keine Stände haben, haben wir irgendwo ein Buffet aufgebaut. Das hängen, machen wir auch noch ein bisschen witterungsabhängig. Und es gibt im Wesentlichen zwei Bereiche. Einmal der öffentliche Besucherbereich, wo jeder reinkommt. Und dann gibt es noch so ein bisschen exklusiver, die VIP-Lounge, in die man eben erst ab den höheren Dankeschön-Stufen reinkommt. Und dort wird es dann auch nochmal separat Essen geben für die VIPs. Also wie gesagt, braucht sich keiner die Stulle einpacken, sollte jeder satt werden vor Ort. Und auch ein bisschen Auswahl können wir auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Jetzt hast du es gerade selber schön gesagt. Das war nämlich der Punkt, wo ich gerade hin wollte. Die Dankeschön-Levels. Man kriegt es für 100 € als Kind der Dunkelheit sozusagen bei euch oder Child of the Night. Und da bekommt man den Eintritt und Teilnahme quasi an allem. Und dann gibt's halt diesen VIP-Bereich. Was gibt's denn da drin? Rumhängen mit Mark Rainhagen. Also ich gehe davon aus, dass in den VIP-Bereich, der ja dann auch ein bisschen beruhigter ist, sich auch die Stargäste ab und an zurückziehen werden. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch draußen Mark Rainhagen treffen könnte. Also wir machen da jetzt keinen, wir sperren die da nicht ein in der Zwischenzeit. Das ist ja auch der große Vorteil von so einem Event mit einer überschaubaren Gesamtteilnehmerzahl von 260 Personen, dass man da durchaus auch die Leute treffen kann, die wir extra dafür hinholen, dass man sich freut, sie zu treffen. Der VIP-Bereich beinhaltet zum Beispiel als, glaube ich, so den größten Trumpf das Abendbankett. Und da kann es dir halt tatsächlich passieren, dass du mit Shandy Frest oder mit Justin Achille oder mit Mark Rainhagen an einem Tisch sitzt, während wir ein mehrstufiges Menü auf dich abfeuern. Das klingt hervorragend. Das geht dann hoch als Dankeschön-Level bis zu tiefste Dunkelheit. Und das ist dann nochmal ein ganz eigenes Event im Event sozusagen. Magst du dafür drüber ganz kurz was erzählen? Die tiefste Dunkelheit ist passend zur Welt der Dunkelheit und zum Thema, glaube ich, so ein bisschen die römische Variante unserer Dankeschöns. Also es ist schon ein bisschen dekadent, was wir da auffahren. Du bekommst eine Übernachtung dazu. Wir lassen jeden Workshop, der stattfindet, nochmal für dich und deine anderen maximal 20 exklusiven Freunde aus der tiefsten Dunkelheit einmal abhalten. Das heißt, Der Workshopgeber steht einmal im Workshopraum vor bis zu 60 Leuten und kommt dann nochmal in den VIP-Workshopraum, macht da den gleichen Workshop nochmal exklusiv für die Leute, die wirklich, wirklich gerne wollen, dass es diesen Event auch häufiger gibt und deswegen mit einer ganz großen Summe sich daran beteiligen. Inklusive Und Fotoshooting habe ich gelesen. wenn wir das Stretch Goal des Fotografen erreichen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, Ich dann auch. gibt es auch noch ein kleines Fotoshooting, genau. Sehr, sehr Wir hübsch. überlegen gerade, ob wir einen Dracula-Thron aus einem Film bekommen, der mir persönlich nicht bekannt ist, der aber sehr, sehr schick aussieht. Thron, großartig. Wirst du selbst da sein, André? Selbstverständlich, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Ich habe es bisher noch nicht gefragt und ich bin davon ausgegangen, aber ich muss es zumindest der Form halber einmal gefragt haben. Doch, doch, klar, natürlich. Ich werde vor Ort sein. Was für eine Rolle? Im Moment versuche ich, so wenig wie möglich vor Ort machen zu müssen, damit ich selber mich als alter World of Darkness-Fan da mit möglichst vielen Leuten unterhalten und möglichst viele Panels und Workshops besuchen kann. Aber ich befürchte, damit werde ich nicht durchkommen. Also ich bin mit großer Sicherheit da, zum einen natürlich als Ansprechpartner für die Fans und für Fragen, für alles, was rund um Crowdfundings und Ähnliches angeht. Und ich bin mit Sicherheit auch in der einen oder anderen Veranstaltungen mit dabei, sei es bei Workshops. Das ist alles noch nicht hundertprozentig abschließend entschieden, was ich da genau vor Ort machen werde. Aber ich befürchte, ich werde mich nicht langweilen. Befürchte ich auch. Wirst du am Abend auf dem Lab-Event teilnehmen und wenn ja, dann als was? Auf dem LARP werde ich wahrscheinlich nicht als Figur teilnehmen. Oh. Ja, ich hätte es gerne mal ausprobiert, aber irgendjemand muss ja im Hintergrund so ein bisschen die Augen aufhalten, muss für die Orga nochmal Ansprechpartner sein, muss auch mit dem Veranstalter vielleicht mal erklären, was wir da jetzt gerade machen und dass das gar nicht schlimm ist. Also mit dem Vermieter meine ich, Veranstalter sind ja wir, muss dem armen Mann erklären, dass das gar nicht schlimm ist, dass da gerade jemand bis aufs Blut ausgetrunken wird und dass das zum Spiel gehört. Also der Thomas Echelmeier wird zwar auch als Eventmanager vor Ort sein, aber bei einem Event dieser Größe brauchst du mehr als ein paar Augen, das da unterwegs ist, und mehr als ein paar Ohren, an das man sich mit Problemen wenden kann. Da hast du recht. Was hättest du denn gegeben auf dem Lab? Lass mich raten, ein Glaswandlerwerwolf. Also bei Werwölfen habe ich immer das Problem, ich mag die Kreiners-Form am liebsten. Und auch Gut, wenn das ich wird teuer, mit das fast Kostüm. 2 Meter das vielleicht einigermaßen glaubhaft auf kleinen Stelzen darstellen könnte, glaube ich nicht, dass ich auf die Schnelle noch ein so bombastisches Werewolf-Kostüm mir zusammenschneidern lassen kann. Ich hätte wahrscheinlich sowas wie ein Bruiser gegeben. Da muss man sich nicht gut benehmen, hat am meisten Spaß und hat nicht so fürchterlich viel Aufwand, was die Klamotte angeht. Da hast du recht. Spannende Frage. Wir haben ja jetzt schon mehrmals drüber gesprochen. Am Abend gibt es das Lab-Event. Also es gibt ja über den Tag sowieso Pen-Paper-Runden, über dieses Multi-Pen-Paper. Wie hast du es genannt? Das ist ein großartiger Das Fachausdruck. multiparallele Abenteuer nennt sich Das das. multiparallele Abenteuer. Mann, Mann. Und am Abend gibt es eben den Lab. Und große Frage, ist das eine Fortsetzung des Labs der Release Party? Ja und nein. Es schließt thematisch ein bisschen daran an, weil der Orden wieder dabei ist, der ja bei dem V20 LARP schon derjenige war, der eingeladen hat, und weil es wieder um die Gefahren der Welt der Dunkelheit geht, die verschiedene sektenübergreifend vereinen sollen. Aber es ist keine explizite Fortsetzung in dem Sinne, dass wir erwarten, dass Leute ihren Charakter da weiterspielen von dem Abend, oder auch nur, dass da inhaltlich angeknüpft wird. Also wir greifen so ein bisschen die Grundidee auf, und auch das System, das wir benutzen werden, wird der Einfachheit halber das gleiche sein, weil dafür einfach schon die Dinge geschrieben sind. Und die Lab-Orga wird sich viele tolle neue Sachen einfallen lassen, so dass es auch keine Wiederholung des V20 wird und auch Leute, die auf dem V20 Lab dabei waren, noch neue Dinge entdecken können. Aber wie gesagt, keine explizite Fortsetzung, aber greift quasi den gleichen Hintergrund auf. Aber man kann seinen selben Charakter spielen. Prinzipiell ja. Man hat nur dann vielleicht möglicherweise das Problem, dass man eine höhere Dankeschön-Stufe dafür buchen muss. Ach, stimmt. Genau. Die Dankestehen-Stufen geben ja auch, die kategorisieren ja auch die einzelnen Leute in verschiedene Klassen sozusagen. Also, ob man jetzt ein Neugeborener ist oder ein gerade Erwachter oder dann ein Ahn. So habe ich das jedenfalls gelesen, oder? Genau, ja. Du kannst als Neugeborener spielen, du kannst als Anschiller spielen und du kannst als Ahn spielen und das ist jeweils mit der Dankeschön-Stufe verbunden. Da gab es auch schon diverse Nachfragen zu und das kann ich natürlich verstehen, aber wir haben bei dem V20 gemerkt, dass es nicht zwingend ein Problem ist, wenn man mit unterschiedlichen Machtstufen spielt, vor allen Dingen bei dem System, das wir benutzen, bedeutet das im Wesentlichen, dass du ein oder zwei oder drei Disziplinskräfte und damit Disziplinskarten, die du anwenden hast, kannst, mehr hast. Also es ist nicht so, dass das ein unfassbares Machtgefälle gäbe vom Ahn runter zum Neugeborenen. Und schlussendlich, gerade in dem Setting, das wir ja haben, nämlich ein eigentlich friedliches, mehr oder weniger friedliches Zusammenkommen der Vampire, ist es eher die Art, wie ich spiele und die Begeisterung, mit der ich meine Figur darstelle, als irgendwelche Disziplinstufen, die da Ausschlag darüber geben, wie schön der Abend für mich wird und was ich an Spiel realisieren kann. Jetzt müssen wir zwei Dinge noch erklären. Die Release-Party fand am 4.7. statt und das ist quasi euer ganz persönliches kleines Dankeschön für die V20 gewesen. Genau, wir haben damit die V20 gefeiert, dass sie weitgehend in trockenen Tüchern war. Und man konnte auch da schon, also beim letzten Crowdfunding zur V20, konnte man schon Karten für das Lab sich quasi als Dankeschön teil mit sichern auf bestimmten Stufen. Genau, das Zweite, was wir wahrscheinlich erklären sollten, ist das Lab-System. Da sind ja auch viele bekannt, aber es wird wieder, das ist jetzt auch eher als Frage gemeint, es wird wieder ein Du kannst, was du darstellen kannst, mit diesen Disziplinkärtchen werden. Genau, unser großer Schwerpunkt ist tatsächlich, du kannst das, was du darstellen kannst, wie du schon gesagt hast, mit ein paar Disziplinstufen, die dir auf Karten mitgegeben werden, die du dann entweder anderen Leuten zeigst und da steht dann drauf, ich lese gerade deine Gedanken, sag mal, woran du denkst, oder die halt bestimmte Auswirkungen haben in dem simulierten Kampf, den wir haben. Also wir haben es beim letzten Mal auch schon so gemacht und werden es auch dieses Mal wieder so machen, dass Kämpfe im Vorfeld mit einem ganz einfachen Würfelsystem ausgewürfelt werden und da geben dir deine Disziplinskarten entsprechend Bonus, wenn du Schnelligkeit oder Stärke oder sowas hast. Und dann kannst du dich voll und ganz, nachdem gewürfelt wurde, mit deinem Partner oder deinem Gegner, je nachdem wie du es sehen möchtest, in aller Ruhe prügeln und ihr könnt beide absprechen, wie ihr das darstellen wollt. Damit am Ende dann derjenige gewonnen hat, der den Würfelkampf auch für sich entschieden hat. Also das heißt, auch da ein ganz großer Schwerpunkt auf die Darstellung und das Spiel und schöne Bilder für sich und für die anderen schaffen und weniger auf Powerplay. Auf jeden Fall. Wie ist denn so eure Erfahrung aus der Release Party gewesen? So ganz allgemein. Erstmal so ganz allgemein. Wie hat's dir Bombastisch. gefallen? Also Ja. ich war da, es war das erste wirklich große Lab, das ich gesehen habe. Und allein was die Leute an Kostümen aufgefahren haben, zum Teil war bombastisch. Und auch sagen wir mal so, die Freude, die ich auf den Gesichtern gesehen habe, als die Leute sich dann früh morgens nach Hause geschleppt haben, das war für mich der Beweis. Da hat die Orga unfassbar amtlich abgeliefert. Und da hat auch jeder Detail gehabt, hat seinen Teil am Spaß mit beigetragen. Also wenn die Abendveranstaltung auf der Kommandorsburg auch nur ansatzweise so cool wird wie das V20, dann wird das für bleibende Erinnerungen sorgen bei ganz vielen Besuchern. Das hoffen wir doch alle. Gab es irgendwelche Probleme, irgendwelche extremen Charakterkonzepte, die ihr ablehnen musstet oder sowas? Da müsste ich dich tatsächlich weiterreichen an die Orga, weil nachdem klar war, dass sie da weitgehend freie Hand hat und wir ihnen da auch als die erfahrenen Orga Kräfte, die sie sind, nicht reinfuschen wollen, bin ich eigentlich nicht mehr häufig gefragt worden und hatte den Luxus, mich zurücklehnen zu können und nachher zu schauen, jawohl, das funktioniert und jawohl, da gibt es auch keine größeren Probleme. Also ich habe mich fast den ganzen Abend angenehm überflüssig gefühlt. Aber du schleichst dich auch so ein bisschen an das Lab, oder? Kann das sein? So Ich habe an. da einen Heidenspaß dran. Wir haben natürlich als Kinder, also was heißt als Kinder? Das klingt jetzt so, als wäre ich 60. Also vor 20 Jahren, als ich meine Hardcore-Rollenspielzeit hatte und stellenweise vier, fünfmal die Woche spielte, Da habe ich natürlich auch hier und da einen LARP mitgenommen und kleinere LARPs, die sich aber nicht mit dem Professionalitätslevel vergleichen lassen, der heute bei LARPs angeboten wird, habe ich natürlich auch mitorganisiert. Und klar, das macht einen Riesenspaß. Ich schauspieler gerne, ich verkleide mich gerne. Aber ich glaube tatsächlich, für eine volle LARP-Karriere fehlt mir eigentlich einfach aktuell die Zeit. Klar. Jetzt ist ja so, da, also so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, dass die Vampire Labs aktuell sogar echt mächtig im Aufschwung sind. Also ich glaube, es werden zwei neue Domänen gerade im Ruhrgebiet gegründet. Und das sieht eigentlich nach einer guten Zeit für Vampire Live aus. Wie gesagt, ich bin nicht der ausgewiesene Fachmann, deswegen haben wir uns Fachleute geholt. Aber nach der Vorlage muss ich sagen, vielleicht liegt es ja am V20 Lab, dass da ganz viele Leute Blut geleckt haben, höhö, und deswegen jetzt die Domänen aus dem Boden schießen. Wäre natürlich eine tolle Sache. Wäre ein netter Nebeneffekt auf jeden Fall. Das heißt, ihr hättet auch Lust, sowas wie das Tenebre Noctis regelmäßig zu machen. Wenn die Welt der Dunkelheit in Europa eine Zukunft haben soll, muss man sowas, glaube ich, regelmäßig machen. Also wir sind auf jeden Fall gerne dabei. Es hängt natürlich jetzt auch davon ab, wie das Tenebre Noctis angenommen wird und wie vor Ort die Erlebnisse für die Leute sein werden. Also ich habe keinen Zweifel, dass die Leute da das geliefert bekommen, was sie sich erhoffen, nämlich vorrangig eine Chance, die Zukunft der Welt der Dunkelheit mitzugestalten und sich mit den Leuten zu unterhalten, die eben diese Zukunft aktuell in den Händen halten. Aber wir haben ja unten auf der Seite eine Kalkulation aufgemacht und du kannst sehen, wie viel so ein Event kostet. Das muss sich natürlich refinanzieren. Für diesen Event sind wir jetzt bereit, ganz tief in die eigene Tasche zu greifen, also sowohl Bibliotheca Obscura als auch Ulysses Spiele gehen da massiv in Vorleistung, damit dieser Event stattfinden kann. Aber das ist es uns wert. Dauerhaft kann das natürlich nicht sein. Irgendwann muss die Community das aus sich heraus dann tragen, wenn wir es in Zukunft erneut machen. Fand ich übrigens sehr schön. Also die offene Rechnung, so, also als Transparenz. Hat mir sehr gut gefallen. Ja Das sind klar, wir irgendwie. wollen damit ja kein Geld verdienen, dann würden wir es anders aufziehen. Also klar, wenn am Schluss für die ganze Arbeit, die wir gemacht haben, und für eben auch das kann man einfach so sagen, das ist ja wieder ein bisschen kapitalistisch angehaucht, aber das unternehmerische Risiko, das wir eingehen, wenn wir da 10.000, 15.000 Euro im Voraus hinlegen, wenn dafür dann ein paar Euro hinten hängen bleiben, weil es super erfolgreich war und alle Karten ausverkauft, dann freuen wir uns natürlich. Aber das ist nicht unser vorrangiges Ziel. Unser Ziel war hier ganz klar zu sagen, schaut her, wir haben das Ding kurzfristig auf die Beine gestellt, das sind die Kosten, die wir dafür erwarten. Und daraus ergeben sich logisch gerechnet die und die Preise für die Karten. Und unterm Strich hoffen wir natürlich, dass wir nicht allzu viel draufzahlen müssen und dass das Event schön voll wird, damit auch viele Leute die Gelegenheit haben, mit anderen World of Darkness-Fans aus der ganzen europäischen Gegend miteinander zu sprechen. Ich glaube, ich meinte auch eher irgendwie die Transparenz an sich, die mir gefallen. Also ich wünschte, das würden einfach mehr Events machen, diese Rechnung offenlegen, damit man einfach mal so ein bisschen die Kalkulation sieht. Aber vielleicht bin ich da auch furchtbarer Idealist, was das betrifft. Wir haben ja bei Ulysses eine ganz klare Linie gefahren, schon Anfang an, was die Crowdfundings angeht. Crowdfunding funktioniert nur, gerade wenn du es, wie wir ja als Verlag machst, wenn du ganz klar und offen mit den Leuten kommunizierst, von denen du da, platt gesagt, Vertrauen haben möchtest. Und nichts anderes ist es ja. Wenn jemand uns 20 Euro für ein Buch gibt, das noch nicht erschienen ist, dann vertraut er uns, dass wir dieses Buch auch rausbringen. Und dann bin ich es ihm als derjenige, der die Crowdfundings organisiert und verwaltet, einfach auch schuldig, offen mit ihm zu sprechen. Auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade schon, also nicht gerade, aber vorhin hast du gesagt, die Zukunft der Welt der Dunkelheit. Und da müssen wir heute drüber reden, sonst erhängen mich mehrere Leute des Teams. Die Welt der Dunkelheit wurde von, das weiß wahrscheinlich mittlerweile jeder, ich sag's trotzdem nochmal, von Paradox Interactive gekauft. Das ist eine Spieleschmiede aus, oh, jetzt müsste ich nachgucken, Schweden? Richtig. Genau, ha, gut. Die sind hauptsächlich eher so für Strategietitel bekannt und die haben sich die Rechte von White Wolf, die bisher bei CCP Games lagen, das ist eine amerikanische Firma, die zum Beispiel EVE Online gemacht hatte, die haben sie sich jetzt einfach unter den Nagel gerissen. Wie findest du das? Ich finde das großartig. Ja, ich auch. Lass uns drüber reden. Ja, der Hintergrund, warum ich mich darüber so freue, ist, dass CCP die Welt der Dunkelheit einfach, das muss man so sagen und das müssen sie sich auch sagen lassen, sehr stiefmütterlich behandelt hat. Also in dem Moment, wo klar war, es gibt kein Massively Multi-Online-Player-Game zur Welt der Dunkelheit, hatte CCP weitgehend das Interesse daran verloren. Und Ich das wäre sogar merkt. noch härter. Ich hätte gesagt, vor die Wand gefahren, aber wir nehmen deine Formulierung. Ich war nicht dabei. Ich kann mir viele Szenarien vorstellen, wo das trotz des Versuches nicht funktioniert hat, das wirklich gut zu machen. Ich kann mir auch viele Szenarien vorstellen, wo man es halt, wie du sagst, wirklich vor die Wand gefahren hat. Aber ohne Einblick in die Hintergründe zu haben, möchte ich da tatsächlich kein Urteil drüber fällen. Ich kann nur das beurteilen, was an unserem Ende angekommen ist. Und das ist einfach mit der Welt der Dunkelheit ist viel zu wenig passiert in den letzten Jahren. Und ich Wohl hoffe wahr. und bin mir sicher, dass das neue White Wolf als Unterfirma von Paradox da ganz andere Dinge an den Start bringt. Ich meine, sie haben, ne, wie gesagt, wir machen diesen Event unter anderem, weil White Wolf gesagt hat, hey, wir möchten mit den europäischen Fans sprechen. Und das war für uns einer der Gründe, uns hinzustellen und zu sagen, alles klar, wir bieten euch dafür eine Plattform. Und das muss eben jetzt passieren, bevor Dinge entschieden werden, bevor die Zukunft definiert ist und darum jetzt so kurzfristig unter anderem das Tenebrae Gerade bei der Zukunft der Welt der Dunkelheit hängt ja da einiges in der Schwebe. Paradox hatte relativ kurz nach dem Kauf angekündigt, dass es, also es gibt es ja auch auf der Website, dass es One World of Darkness, also eine Welt der Dunkelheit geben wird. Wer sich jetzt so ein bisschen in der Noctis. Welt der Dunkelheit auskennt, der wird sofort die Antennen wackeln gesehen haben. Eine Welt der Dunkelheit heißt dann wahrscheinlich auch eine Zusammenlegung der Plotstränge der New und Old World of Darkness, oder? Wenn ich das jetzt schon beantworten könnte, ich glaube, Dann. dann hätte ich Leute, die vor meiner Tür campen, um es zu erfahren. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich kann Was mir auch denkst da du? verschiedene Möglichkeiten vorstellen und auf jeden Fall werden wir bei den Panels White Wolf so lange grillen, bis sie uns dazu uns und allen, die vor Ort sind, entsprechend Rede und Antwort stehen. Ich kann mir auch da verschiedene Dinge vorstellen. Klar, es könnte sein, dass man sagt, okay, man vereint das jetzt wirklich alles, also das heißt Computerspiele, Romane, Rollenspiele und was da noch so alles kommt, Filme, Bücher, es gibt ja unendliche Möglichkeiten, die sich da ergeben, dass all das ein Universum bilden soll. Das wäre dann so ähnlich wie Star Wars und das erweiterte Star Wars-Universum. Vielleicht würde das sowas ergeben. Das kann sein, dass es das ist. Vielleicht ist es aber auch einfach nur, dass sie sagen, eine Welt der Dunkelheit konzentriert an einer Stelle, werden die Ideen gesponnen, werden miteinander verglichen, werden aufeinander abgestimmt, sodass es schlussendlich sich wie eine Welt anfühlt, auch wenn es nicht zwingend ein Handlungsplot ist. Also wenn man Werewolf spielt und wenn man Vampire spielt, merkt man deutlich, es ist der gleiche Hintergrund, es kommt aus der gleichen Richtung, es hat ähnliche Ideen, die dahinter stecken. Das wäre die andere Möglichkeit und alles dazwischen und noch was vollkommen anderes. Also da können wir, glaube ich, im Moment einfach nur abwarten, bis White Wolf unter anderem wahrscheinlich, es ist ja nicht mehr lange hin, zum allerersten Mal auf dem Tenebrae Noctis darüber spricht. Das ist also die Premiere sozusagen. Also Ich weiß die nicht, erste ja, Vorschau. Je ich nachdem, hätte wie jetzt viel sie gesagt, ich preisgeben hoffe wollen. es, weil ich würde mich natürlich freuen, wenn in Deutschland auf unserem Event zum allerersten Mal ganz viele Dinge bekannt gegeben werden. Auf der anderen Seite bin ich Fan und will es eigentlich am liebsten gestern schon wissen, was jetzt kommt. Also ich bin da ein bisschen gespalten. Auf jeden Fall. Du hast ja jetzt auch mit den Jungs von Paradox zu tun gehabt, also allein durch die Organisation des Events. Ich habe die auch mal getroffen, irgendwo auf einer Computerspiele-Con. Wie war denn die Interaktion bisher? Ich habe persönlich tatsächlich noch relativ wenig mit den beiden zu tun gehabt. Ach so. Dadurch, dass die Downnay bereits in engem Kontakt zu den beiden stand und sie da einfach auch schon die Kontakte aufgebaut hatte, haben wir uns einfach so ein bisschen gesagt, wir machen eine Arbeitsteilung, wir sehen dafür zu, dass das hier vor Ort alles funktioniert. Und die Downnay kümmert sich um die Einzelheiten mit White Wolf. Also persönlich habe ich sie noch nicht getroffen. Ich freue mich darauf, das zu tun. Aber laut der Nähe sind das ganz nette Leute und man wird da bestimmt auch gut ins Gespräch mit ihnen kommen können. Das wollte ich auch sagen. Also nach allem, was ich von ihnen gelesen habe, und ich habe mich auch mal kurz mit ihnen unterhalten, allerdings über ein anderes Thema, das sind halt auch einfach auch Fans. also Fans dessen, was sie da tun. So kommt es jedenfalls rüber. Und das ist eigentlich eine total gute Grundbedingung, um etwas dann verantwortlich zu machen. Böse gesagt, haben sie ja jetzt schon ein größeres Maß an Bereitschaft gezeigt, auf die Fans zuzugehen und mit der Community zu interagieren, als das CCP in der ganzen Zeit getan hat, die sie die Marke betreut haben. Zumindest was die Rollenspiele angeht, also die Pen-and-Paper-Rollenspiele angeht. Oder die LARPer. Du hast völlig recht. Trotzdem höre ich irgendwo ein Mikrofon fallen. Mic drop. Sehr schön. Was heißt denn das überhaupt für Ulysses jetzt? Also ich weiß, dass Onyxpath, das sind ja auch Lizenznehmer von Paradox Interactive gewesen, die müssen jetzt quasi neu verhandeln. Denn bei dem Kauf von Paradox Interactive von der White Wolf Lizenz sind, glaube ich, die Lizenznamen, die ja mit CCP ausgehandelt wurden, erloschen, wenn ich das richtig sehe. Ist das bei Ulysses ähnlich? Wir hatten ja grundsätzlich nur Lizenzverträge mit Onyxpath. Und wir haben bisher von Onyxpath noch nicht gehört, dass sich irgendwas ändern würde. Also bis auf Widerruf gehe ich jetzt davon aus, was die W20 angeht, bleibt es erstmal so. Das kann sich ändern, klar. Es gab auch noch keine Bestätigung. Und ich glaube, auch Onyxpath weiß noch nicht so richtig, was das jetzt im Einzelnen heißt, was auf sie zukommt. Da wird natürlich viel neu bewertet. Es wird viel an neuer Orientierung und auch an neuen Verträgen geben. Und wenn White Wolf entscheidet, Lizenzen demnächst direkt zu vergeben, hoffen wir natürlich, dass wir diejenigen sind, die in Deutschland die Lizenz weiterhin betreuen dürfen. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, ohne den armen Menschen bei CCP da jetzt irgendwie etwas Böses unterstellen, die wollten hauptsächlich mit Vampire wenig zu tun haben und haben das auf Onyxpath abgewälzt, was ja auch die ursprünglichen Vampire und World of Darkness Macher waren, zum Teil. Aber gerade bei Paradox Interactive sitzen ja dann Leute aus eben jenem Kernteam, was einstmals die Welt der Dunkelheit gestemmt hat. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Lizenzen dann persönlich vergeben werden, nicht mehr über Onyxpath. Und Onyxpath dann auch eine Lizenz kriegt. Aber das sind alles so Spekulationen, da lassen wir uns überraschen. Genau, da sind die Würfel, glaube ich, auch tatsächlich bei White Wolf selber noch nicht abschließend gefallen. Wir schauen mal. Wir rufen auf jeden Fall ganz laut hier, auch im Namen der deutschen Community natürlich. Und wer weiß, in meinem kleinen Herzen hoffe ich ganz bitterlich und vielleicht naiv, dass wir irgendwann auch mal wieder selber ein Buch zu der Welt der Dunkelheit schreiben dürfen. Ein deutsches Quellenbuch zu verschiedenen Reihen oder ein übergreifendes oder überhaupt. Ich will verdammt nochmal auch mal für die Welt der Dunkelheit schreiben. Das wäre großartig. Aachen bei Nacht bietet sich an. jetzt gibt es ein Panel und vielleicht kommen wir damit so langsam zum Schluss. Das Panel lautet, was wir uns von der Welt der Dunkelheit wünschen. Du hast es jetzt gerade schon ein bisschen beantwortet. Was wünschst du dir sonst noch von der jetzt kommenden Paradox Interactive, Welt der Dunkelheit? Da fallen mir spontan ganz, ganz viele Sachen ein. Ich hätte unglaublich gerne mal wieder ein gutes Welt der Dunkelheit Computerspiel. Ich will auf jeden Fall, möchte ich gerne ein Werewolf Computerspiel, gerade mit den modernen Mitteln, ist da einiges möglich und gerade was auch die Möglichkeiten des modernen Storytellings in aktuellen digitalen Medien angeht, wird mir da ganz warm ums Herz, wenn ich an die Möglichkeiten denke. Ich wünsche mir aber natürlich auch, dass die Welt der Dunkelheit einfach insgesamt verfügbarer wird in Deutschland. Das wird natürlich, wenn wir erstmal in der Position sind, die wir uns erhoffen, auch unsere Aufgabe sein, die verschiedenen Bücher wieder verfügbar zu machen und die neuen Bücher oder die alten Bücher oder auch beides, je nachdem, das wird sich dann zeigen, wenn wir mit White Wolf abschließend verhandelt haben, was da alles möglich ist. Aber ich wünsche mir für die Zukunft vor allen Dingen, dass die Welt wieder verlässlich wiederbelebt wird. Das ist eigentlich auch ein total schöner Wunsch. Ich glaube, da kann ich mich auch nur anschließen. Also eine Wiederbelebung der Welt der Dunkelheit, ich glaube, da warten auch noch ganz viele andere drauf. Tatsächlich hat man das so ein bisschen gesehen, als Paradox Interactive White Wolf gekauft hat, dass dann ganz viele Stimmen auftauchten mit, ach, die gibt's ja noch, schade, dass die in letzter Zeit so wenig gemacht hatten. Was Onyxpath natürlich eigentlich total unrecht tut, aber viele Leute haben es auch so ein bisschen vergessen, glaube ich. Ich meine, es gibt da draußen deutsche Spieler jüngerer Generationen, die noch nie die Welt der Dunkelheit gespielt haben. Das ist doch kein Leben. Da müssen wir doch was dran ändern. Das ist echt furchtbar. Und ich glaube, dass Tenebre Noctis ist ein guter Start in eine neue Welt der Dunkelheit Generation. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und wir erwarten natürlich ganz, ganz doll mal von euch einen Bericht, wie es gelaufen ist. Vielleicht reden wir danach nochmal, wenn du Lust hast. Sehr gerne, klar. Vielleicht nicht unmittelbar danach, weil wir haben bis 4 Uhr wahrscheinlich dann durchgespielt und da hoffentlich eine ganz, ganz großartige Veranstaltung zum Ende gebracht. Ich bin da sehr zuversichtlich. Nein, wir halten euch nicht um 4 Uhr nachts ein Mikrofon unter die Nase, keine Sorge. Ach, da kommen lustige Dinge mal raus. Ich habe auch schon solche Interviews gegeben. Die möchte man sich am nächsten Tag dann meistens nicht mehr angucken, aber gut. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit heute, André. Ich danke mir, dass ihr mich befragt habt. Jederzeit gerne. Ich danke dir. Ich habe gerade gesagt, ich danke mir. Es wird heute auch schon wieder ein bisschen zu spät. In Ordnung. Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank und viel, viel Spaß auf dem Tenebre Noctis. Vielen Dank. Komm doch vorbei. Wir haben noch ein paar Karten. Ja, doch, durchaus. Ach so, vielleicht sollte ich, jetzt habe ich die Werbebotschaft ganz vergessen. Oh, wir müssen die Werbebotschaft machen. Bitte. Genau, man findet natürlich, man kann bis zum 7.12. für das Tenebre Noctis auf der Internetseite www.ulysses-crowdfunding.de noch die Tickets sichern und die Dankeschöns einsammeln. Wir machen hier ganz großen Link unten unter den unter das Interview. Danke euch. In rot und blinkend. Nein, Quatsch. Aber ganz großer Link. Also sind auf jeden Fall noch Karten da für alle Stufen, nicht wahr? Also auch für zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, sind tatsächlich von allen 4 Stufen noch ein paar Karten da. Also Karten zu haben, ja, das stimmt. Und wenn man einen Nicht-Menschen spielen möchte, dann ist, glaube ich, setzt die Maske auf, also die zweite Stufe, die Stufe, die man dann haben möchte. Genau, wenn man einen Vampir spielen möchte bei dem LARP am Abend, dann wäre es setzt die Maske auf. Und wenn man in den VIP-Bereich kommen möchte, dann muss man mindestens Noblesse Oblige sich sichern. Und, mit dem Bankett. Mit dem Bankett dabei, genau. Und wenn ich einen Magier spielen will, das diskutieren wir gleich aus. Keine Sorge. Da würde ich dich einfach gnadenlos an die Orga weiterreichen. Dann kann die das entscheiden, ob das in ihr Spiel reinpasst. Da mische ich mich nicht ein. Das wird sowieso schon, sind sowieso schon wieder mir sehr dankbar, dass wir sie 5 Wochen vor der Veranstaltung darauf angesprochen haben, ob sie nicht noch so einen LARP organisieren möchten. Ich ahne, ich kenne einige Freunde von mir sind LARP-Orga. Ich ahne, was da gerade passiert. Dann auf jeden Fall, dann beschließen wir das hier. Danke an unsere Zuhörer für euer Interesse. Und wenn einige von euch sich dann tatsächlich auf dem Tenebre Noctis wiederfinden, dann auch an euch bitte. Schreibt es unten in die Kommentare. Schreibt uns, wie ihr es gefunden habt. Nicht nur im Ulysses Forum, auch da, aber auch uns. Oder schreibt uns auch gerne in die Kommentare, was ihr euch von der Welt der Dunkelheit ab jetzt erwartet. Danke fürs Zuhören.